willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 47, 2013. Ich könnte jetzt eigentlich die ganze Sendung über Dr. Who sprechen, aber es gibt noch so zwei, drei andere Sachen. Aber Dr. Who ist auch dabei. Kommt gleich. Was mir aber auch aufgefallen ist, was ich erwähnenswert fand, war zum Beispiel der interaktive Mittelerde-Atlas, den es gibt von Google. Also ich meine, ob man offiziell Atlas sagen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es Teil eine kleine Reise durch Mittelerde, ja, die man interaktiv über so eine Art Atlas eben streiten kann. Das Ganze ist eigentlich ein Experiment, ein Chrome-Experiment. Das heißt, man kann es mit jedem Browser anschauen. Ich habe es mit Firefox probiert. Es ging einigermaßen, aber stürzt öfters mal ab. Ja, ich musste die Seite dann neu laden. Also nicht der Browser komplett abgestürzt, sondern es hat sich irgendwie so verhaspelt dort irgendwo. Und gut. Ich meine, es ist wie gesagt eine Studie. Ja, HTML5, WebGL. Und so weiter. Es sieht ganz gut aus. Es sind Animationen, die quasi direkt eingebunden sind. Und es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, wenn das Ganze noch lauffähiger gemacht wird auf anderen Browser, eben zum Beispiel Firefox, dann dürfte das bestimmt eine ganz interessante Geschichte sein für die Zukunft mit solchen interaktiven, ich möchte nicht sagen, jetzt Karten, aber eben, vielleicht eine andere Art, um so ein kleines Universum, wie es eben öfters in den Filmen vorkommt, dann genauer zu studieren, ja, und das ein bisschen besser optisch aufzuzeigen. Es gibt ja viele Filme oder Werke, Serien, die eben da dann vielleicht gut aufgehoben werden, beispielsweise Star Trek hat ein riesiges Universum, Star Wars natürlich auch und so weiter und so weiter. Aber auch, ja, Doctor Who, ja, und zwar ein riesiges Universum. Ja, das ist ganz komisch. Wenn man von Doctor Who nichts weiß, dann läuft das so einfach, ich meine, die Serie läuft ja jetzt schon seit 50 Jahren, kommt gleich dazu. Und die läuft so nebenher und viele Leute wissen gar nichts davon. Überhaupt nichts. Aber wenn man einmal den Doctor Who entdeckt hat, dann sieht man, was für ein gewaltiges Universum da ist und was für eine große Fangemeinde es eigentlich gibt, die aber irgendwie so niemals so hundertprozentig im Mainstream angekommen sind. Ja. Der Tag des Doktors, das war der Titel der Jubiläumsfolge. 50 Jahre Doctor Who, so lange gibt es diese Serie schon. Und schon alleine aus dieser reinen Zeitangabe kann man schon ableiten, wie umfangreich das Universum sein muss und wie kompliziert das auch ist. Und die Folge, ja, die ist auch sehr kompliziert. Selbst eingefleischte Doctor Who-Fans haben da manchmal Schwierigkeiten, allem zu folgen, weil es ist doch ein, ein sehr überschneidendes Ereignis, ein Zeitchaos, was es dort gibt, ja, in dieser Folge. Wenn man denkt, dass Doctor Who, die Serie an sich schon ein Zeitchaos ist, dann dann hat man diese Folge eben noch nicht gesehen. Dann weiß man nämlich, was ein Zeitchaos ist. Und dennoch schafft es die Serie, da immer wieder herauszukommen aus diesen scheinbar absolut unvereinbarten Sachen, ja, und es geht einfach normalerweise so nicht. Geht ja auch normalerweise nicht. Ja, ich habe das schon mal ausgeführt. Eine Zeitreise ist meiner Meinung nach schon alleine deswegen nicht möglich. Als Beweis, wir sind noch hier. Zumindest eine in die Vergangenheit, in die Zukunft. Das ist unbestreitbar. Das kann man auch beweisen, dass das geht. Und in der Tat machen wir das auch. Ja, Tag für Tag. in die Zukunft reisen sozusagen. Und man kann eben auch Zeit unter bestimmten Umständen verlangsamen, beziehungsweise eben je nach Position des Betrachters beschleunigen. Und deswegen ist es eben auch möglich, in die Zukunft zu reisen. Was nicht möglich ist, ist es in die Vergangenheit zu reisen. Das ist alleine deswegen nicht möglich, weil wenn es möglich wäre, dann würden wir nicht mehr existieren. Dann würde wahrscheinlich auch das ganze Universum nicht mehr existieren. So die so viele Wissenschaftler in ihrer Überzeugung, und denen kann ich eigentlich auch nur beipflichten. Aber bevor ich mich jetzt hier in wissenschaftlichen Sachen vergrabe, Dr. Who ist eine TV-Serie mit viel Fantasie, total abgedreht, aber diese Folge ist noch abgedrehter und dennoch ist sie so schlüssiger als eben manch andere Folge in der Serie. So, wer jetzt die Folge noch nicht gesehen hat, bitte mal so vorspringen, so 5 Minuten oder sowas, ja. Weil ich sag jetzt ein paar Sachen, ich möchte nicht spoilern. Achtung, jetzt also Spoiler-Alarm. Ja. Gut, in der Folge tauchen auf, ja, im Prinzip alle Doktoren, die es bisher gab, und der neue Doktor, der übrigens als 13. Doktor vorgestellt wird. So, jetzt kann Wikipedia und alle mal schön anfangen, hier die Geschichte umzuschreiben. Ja, denn ab dem 9. Doktor sind alle Doktoren falsch nummeriert. Das muss jetzt alles geändert werden in den Geschichtsbüchern des Doctor Who-Universums. Und Hauptaugenmerk liegt eben auf dem 10. bzw. 11. und dem 11. bzw. 12. Doktor, ja, und deren Begleiterin, ja, und nein, die Rose Tyler ist nicht zurück, ja, die tritt auf als, ja, als was, als Bad Wolf, auf jeden Fall als Vernichtungsmaschine, als das Gewissen dieser Vernichtungsmaschine, als der Moment, ja, wie es so schön heißt. Und der umstrittene Doktor, der sich dann eben als neuer Doktor quasi entpuppt. Ja. Und am Anfang hieß es ja auch, der Doktor, der kein Doktor ist, aber dann ist es eben doch so, dass sich das eben so herausstellt. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, was da passiert ist in dieser Folge. Und in der Tat ist es so, wie Mashable schreibt, dieser Tag hat alles verändert im Doctor Who-Universum, wenn man so will. Ja. Und man muss das jetzt alles anders sehen. Am Schluss hat sogar noch der dritte oder vierte Doktor, einen Auftritt, ja. Schon ziemlich alt, der Schauspieler, ja. Ja, und auch Peter Capaldi, der 13. Doktor eben, der taucht dort auf. Und wenn auch nur seine Augen kurz zu sehen sind, ja, aber immerhin. Und die alle versuchen da etwas wahrzumachen. Ja. Ich verrate ja nicht alles. Aber wie gesagt, die Folge an sich ist sehr, sehr interessant. Und das war eigentlich das, was die Woche am aufregendsten gemacht hat für mich überhaupt. Und ja, so und so. Ja, am 23. November war das passiert. Ja, und so sieht es aus. Gut, also Dr. Who ist 50, das Dr. Who Special, die Show vorher, nachher, wurde übrigens in den USA präsentiert von Veronica Belmont. Genau, Veronica Belmont, die auch mit was ist sie bekannt geworden? Ich weiß nicht, schon sehr lange her, schon sehr lange in Webshows aktiv. Ja. Taxilla war eine der Meilensteine, wie ich finde. Und dann hat sie auch in, soweit ich weiß, dann auch in Hollywood-Produktionen mitgewirkt. Und sie hat auch diese Show jetzt für den 50. ja, Geburtstag, wenn man so will, für diese Show gemacht. Und das ist auch wieder sehr interessant. Also der Teil, wenn ihr euch wundert hier im Video, das fängt bei 3 Stunden 6 Minuten an. Da wurde vorher eben was gezeigt, was nicht auf YouTube gestreamt werden durfte. Dann gibt es eben die Show. Dann findet praktisch diese Folge statt. Die läuft dann auf BBC America und danach gibt es eben die Aftershow-Party nochmal mit den entsprechenden Kommentaren und so weiter und so weiter. Ja. Also, das ist ein Muss, ja. Dr. Who auf jeden Fall. Ich hab's bis vor kurzem übrigens gar nicht gekannt. Ja. Ihr werdet es unglaublich finden, aber es ist in der Tat so. Gut, um dann nochmal zu was anderem zu kommen, die PS4 verkauft sich wie geschnitten Brot zum Start. Ja, innerhalb von 24 Stunden wurde die Millionengrenze deutlich geknackt. Das ist aber kein Wunder, denn es war ja eine große Vorbestellungswelle und es ist auch bei der Xbox One so. Und deswegen war es eigentlich nicht sehr verwunderlich. Ja, zu kämpfen haben einige Leute offenbar mit technischen Problemen bei der ersten Lieferung von diesen PlayStation 4 Geräten und Sony hat hier Erfolg gehabt, auf jeden Fall mit der Positionierung der Konsole als richtige reine Gamer-Konsole. Ja, früher hat man gern mal gesagt, ja, das ist mehr als nur eine Konsole, da kann man das machen, dann kann man das machen, Filme gucken, Multimedia und bla. Und hier hat sich Sony hier eindeutig mal konzentriert auf Gaming. Gaming, Gaming, Gaming und sonst nichts. Ja, das wurde auch in den Werbespots deutlich, während Microsoft ja sehr stark mit der Xbox One in die Kritik geraten ist, durch eben solche Features wie Erkennung, wenn jemand im Raum ist und so weiter und das ständige Hören. Da hat nach und nach ist dann Microsoft zurückgerudert. Auch das Spielvertriebmodell war sehr, sehr kontrovers, weil es so kaum noch möglich gewesen wäre, dass man mal ein Spiel einem Bekannten ausleiht. Auch da hatte Microsoft eben wieder ein bisschen zurückgerudert. Aber der Schaden ist natürlich getan und Sony hat da sofort reagiert und hat eben gesagt, dass ihr normales Vertriebsmodell bestehen bleibt. Das heißt, weiterhin kann man Blu-rays ausleihen an seine Kumpels. Und das war ein Wort, wo viele Gamer hören wollten. Und deswegen haben die jetzt auch hier sehr viel Zulauf bekommen. Wie es weitergeht mit dem Verkauf, müssen wir mal abwarten. Sicherlich, wie gesagt, der Vorverkauf war jetzt nicht unbedingt das, was ausschlaggebend war, sowohl bei der Xbox One als auch bei der PS4 war es ganz klar, dass die Zahlen sehr hoch sein werden wegen den vielen Vorbestellungen. Und jetzt müssen wir warten, wie sich das vor allem an Weihnachten dann noch verkauft, wie viele Bestellungen noch eingehen. Übrigens, wer noch keine PS4 hat, der wird sie auch bis Weihnachten nicht bekommen. Der kann sie höchstens bestellen. Nach Weihnachten, also im Januar, werden die dann ausgeliefert. Also ein ganz einfacher Grund, es gibt keine mehr. Ja. Aber das ist vielleicht, wie gesagt, gar nicht schlecht, weil offenbar die erste Produktionsserie doch einige Probleme hat. Wie viel Prozentdefekt weiß man nicht, aber es scheint wohl hier doch eine gewisse Anzahl zu sein. Ich habe hier noch einen schönen Artikel verlinkt mit den ganzen Konsolen. Ihr wisst ja, der Konsolenkrieg baust sich schon wieder auf. Ja, PS4 gegen Xbox One. Die Presse ist nicht ganz unschuldig, aber es ist auch regional bedingt. Die Amerikaner natürlich total verrückt mit ihrer God's Own Xbox One, ja. Amerika, dabei sind die Teile auch aus China und der PS4 aus Japan für die vielen Japan-Fans und auch vor allem für die Spiele, Japano-Spiele, sage ich mal, ja, die bei vielen auch sehr beliebt sind. Da wird wahrscheinlich die PS4 dann die Nase vorne haben. Also ich denke mal, die Xbox One in den USA groß und PS4 Rest der Welt. Ja, so war es ja auch bei der Xbox 360. Und hier der Artikel ein bisschen, also es ist absolut spaßig gemeint, ja. Nicht so ernst nehmen, ja. Nicht so ernst nehmen, trotz Konsolenkrieg und alles. Was sagt Konsole über dich aus? Und hier ist aufgeführt, und jeder kriegt sein Fett ab. Xbox One, Wii U, PlayStation 4, Xbox 360, Wii, PlayStation 3, Nintendo 64, Nintendo NES, Ouya, Gaming-PCs und Atari 2600. Jeder kriegt sein Fett da ab. Ja, deswegen bitte nicht ganz so ernst nehmen. Also ein paar Kleinigkeiten könnte man vielleicht sagen. Wie bei jedem guten Witz ist so ein Fünkchen Wahrheit bei manchen oder bei den Konsolen dann doch mit drin. Ja, ja, so ist das. Richard M. Stallman. Wenn ich den Namen sag, da werden einige ganz hippelig und freuen sich schon drauf, was er denn wieder zu sagen hat. Und einige würden vor Zorn fast an die Decke gehen, wenn sie nur den Namen hören. Ein Mann, der polarisiert, aber ein großer, wie soll ich das sagen, ein großer Initiator von vielen Projekten. Die Computerwelt wäre nicht so, wie sie ist ohne RMS. Definitiv, das kann man so sagen. Er hat viele Software entwickelt, die mehr oder minder dann weiterentwickelt wurden, umgemodelt wurden, aber mit seinen ursprünglichen Strategien hat er wie kaum ein anderer die gesamte Computerwelt verändert. Der Begründer von New, der New Public License, ja, und so weiter und so weiter. Und der hat jetzt ein Posting losgelassen auf einem Emacs Developer, auf einer Emacs Developer Mailing List. Und da hat er gesagt, vor 25 Jahren habe ich Emacs, oder habe ich gehofft, dass Emacs erweitert wird, um auch WYSIWYG-Darstellung zu bekommen. Also what you see is what you get. Das heißt, so wie man es auf dem Bildschirm sieht, so wird es dann eben auch gespeichert, beziehungsweise so sieht es dann auch beim Drucken aus, etc. Und obwohl vielen Funktionen zugefügt werden, sagt er, ist es bis jetzt noch nicht erreicht worden, dieses Ziel. Ja? Könnte nicht jemand an diesen Features arbeiten? Ja, oder beginnen mit der Arbeit an diesen Features, damit Emacs eben ein WYSIWYG-Editor wird. Oder WYSIWYG-Word-Prozessor, also Textverarbeitung. Warum nicht? Ja, ich finde es sehr, sehr interessant, dass es kommt. Ich dachte immer, Stallman lehnt konsequent sowas wie WYSIWYG ab, aber offenbar ist es nicht so. Ja? Und ich bin ja, wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr die Sendung verfolgt, also absoluter Emacs-Fan und Verfechter. Ich benutze es sehr häufig für alles Mögliche, für mein Tagebuch, für alles nutze ich Emacs, ja eigentlich. Und das ist auch der Bereich, wo ich am liebsten Texte schreibe. Ja? Auch HTML-Code und so weiter, alles wird da drin gemacht. Aber auch ich würde mir wünschen, wenn es eine WYSIWYG-Ansicht geben würde, um eben zum Beispiel auch kurze Textdokumente zu machen. Eigentlich brauche ich sowas wie AbiWord oder LibreOffice nicht, wenn es um Textverarbeitung geht. Ja, es ist mir alles zu suspekt, ja, sag ich mal. Aber so eine einfache WYSIWYG-Funktion hätte ich schon gern, damit ich zum Beispiel auch mal ein Hinweisschild oder ähnliches drucken kann, ja, mit verschiedenen Fonts und so weiter, ohne dass ich jetzt Emacs verlassen muss und in einen anderen Word-Prozessor reingehen muss. Ja, ich weiß, warum nimmt man das dann einfach, ganz einfach, weil ich eben alles mit Emacs machen möchte. Ja, das ist mein Programm, das möchte ich haben und ich denke hier, dass der Stallman das genauso sieht. Deswegen finde ich auch die Idee gut, dass er das weiter propagiert. Also wenn jemand da als Entwickler fit ist, Emacs-Entwickler, und der sollte sich dann doch vielleicht überlegen, geh ran an diesen WYSIWYG-Standard. Ja, ich selbst traue mir das natürlich nicht zu, aber ich würde froh sein, wenn ich das dann nutzen kann. Ja, super, gute Idee. So, im Prinzip, ja, sind wir schon wieder am Ende, ja? Von letzter Ding, ja, ist ziemlich flink gegangen hier, ja. Ich meine, der Doktor war halt Mittelpunkt der Woche, das ist ganz klar. Ja. Aber ich will das jetzt auch nicht zu lang, weil nicht alles verraten, wenigstens in der Folge. Aber ich, um da drauf nochmal zurückzukommen, ja, schaut euch mal die ganzen Specials an, die es da gibt, im Internet auch, ja, da gibt's einige Trailer. Ich habe da ein paar so Unterbrechungen gesehen, die auch ausgestrahlt wurden auf der BBC, so quasi als Appetizer, ja. Da lache ich mich scheckig, wirklich super toll, und es war ja wirklich riesengroß gehypt worden. Ja. Ja. Na gut, okay, aber auf jeden Fall, was sehr Kurioses, vielleicht noch kurioser als Doctor Who und überhaupt, ja, war etwas, was ich heute noch gelesen habe, was Sony sich patentieren lässt. Und eigentlich kommt ja da an der Stelle als letzte Meldung in der Rios von sich meistens etwas Lustiges, ja, was Spaßiges. Und das hier ist was Ernstes. Also das heißt, das ist wirklich wahr, das ist kein Witz oder so. Aber tatsächlich hat sich Sony ein Patent gesichert für ein, haltet euch fest, ein Smartwig, also ein Smart Toupet, ein intelligentes Toupet. Ja, genau. Ihr habt es richtig gehört, Toupet, ne? Haarersatz, boop, oben drauf klatschen. Und da ist eine Elektronik drunter verborgen, die dann eben bestimmte Sachen ausführen kann. Ja, und ein Schritt zu den Cyborgs, wenn man so will, wird da mit wieder getan, wie es so schön heißt, ja. Aber das heißt, dass alle Cyborgs in Zukunft dann Perücken tragen, ja, also Haarteile, Toupets. Ich fasse es ja nicht. Ich meine, es ist mir schon klar, dass Sony vielleicht hier alles Mögliche patentieren will, dass das kein anderer macht. Aber nun mal ehrlich, wie viele Leute holen sich noch ein Toupet? Und würde man sich ein Toupet holen, nur um jetzt hier die Elektronik eben zu verbergen? Ja? Ich meine, nun klar, ist besser, als wenn man jetzt hier... Aber was heißt besser? Nee, ist es wirklich besser? Ich meine, die Google Glasses ist ja auch so eine Sache, die sind ja in Kritik, weil man dann eben so ein winzig kleines Ding vor Augen hat. Ja, und wie schlimm das ja so ist. Ne? Aber gut, das mit diesem Smart Toupet, da wird man halt die Elektronik noch weniger sehen, aber man hat ja auch keine Sensoren im Prinzip. Ja? Für die Ausgabe von Daten. Für die Eingabe von Daten gibt es das sehr wohl. Prozessor, man weiß, was man da alles machen kann. Ich weiß auch nicht, was Sony damit vorhat. Vielleicht ist es auch ein medizinisches Device, was die dann rausbringen. Über den Kopf könnte man zum Beispiel ganz gut die Körpertemperatur messen, ja. Oder eben auch Gehirnwellen, ja, bestimmte, die für irgendetwas relevant sind. Also Sensoren kann man da sicherlich unterbringen, nur inwiefern das wirklich jetzt in ein Toupet integriert, wenn so jemand, also wirklich, ist ja nicht zu fassen. Ich habe jedenfalls erstmal richtig gelacht, als ich das gehört habe. Ja. Vielleicht sind wir einfach nur ein bisschen zu engstirnig und können nicht erkennen, wo die Zukunft liegt. Ja, vielleicht ist in Zukunft das Toupet wieder absolut hoffähig und wir alle laufen mit so einem Toupet rum, auch wenn wir noch Haare haben, und damit wir eben dieses Smart Wig da haben und die Vorteile nutzen können. Ja, wer weiß. Eine Armada von Toupet-Trägern. Ich glaube nicht. Gut, Leute, das war's schon wieder von der Rios Wochensicht. Wie gesagt, diesmal richtig kurz und knapp. Und wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus. Einfach oben Rios Wochensicht eingeben und schon findet ihr die Seite. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben, rio@thenetcast.com, ryo@thenetcast.com. Ein GBG-Key findet ihr in oder auf der Seite. Und ja, ist noch was. Ah ja, genau, die Seite, ja genau, die Seite, die findet ihr mit allen Links und Informationen zu der Sendung auf wochensicht.znetcast.com. Wochensicht.znetcast.com, bitte immer an die Mehrzahl denken, znetcasts.com mit S, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, verirrt euch nicht in der Zeit und haltet die Ohren steif. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!